sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Märzausgabe des linken Medienspiegels wollen wir uns mit Fukushima beschäftigen, dem dortigen GAU, der vor 2 Jahren am 11. März stattgefunden hat. Ja, leider ist es so, dass wir finden, in der Presse recht wenig berichtet wurde über diese zweite große Atomkatastrophe nach Tschernobyl, eben Fukushima. Und auch bei den Protesten zum Jahrestag beteiligten sich 24.000 Menschen an einer Menschenkette. Das ist schon erstaunlich wenig, finden wir ebenfalls. Und ja, vielleicht können wir ja mit einem kurzen Interview-Schnipsel mit dem IPPNW, das wir übernommen haben, und einem längeren Interview, beides wurde am 6. März geführt, da gab der IPPNW, also die Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, eine Pressekonferenz in Berlin und reagierten hiermit auf den Bericht der WHO vom 28. Februar und stellten so eine Art von Gegenbericht vor, glaube ich, könnte man sagen. Und das ist der eine Teil, dann mit einem älteren Artikel aus dem Januar, aus der Analyse und Kritik, wollen wir genauer beleuchten, wie die Aufräumarbeiten in Japan, also die sogenannte Dekontamination, also die Entsorgung von atomarverseuchtem Erdreich und dergleichen mehr, dort vonstatten geht. Und abschließend wollen wir aus der Ausgestrahlt noch betrachten, was für Atomausstiegsvarianten es denn in der Vergangenheit schon hier in der BRD gegeben hat. Veröffentlichte die IPPNW, also die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, eine kritische Analyse der WHO-Bewertung von Gesundheitsrisiken durch die Fukushima-Atomkatastrophe und stellt fest, der Bericht kommt zu dem Schluss, also der Bericht der WHO vom 28. Februar 2013, dass die prognostizierten Risiken für die allgemeine Bevölkerung innerhalb und außerhalb Japans niedrig sind und kein signifikanter Anstieg der Krebsraten oberhalb des Normalniveaus zu erwarten. Warum dieser Schluss des Berichts der WHO weder als objektive Bewertung der aktuellen Gesundheitsrisiken angesehen noch als belastbare Grundlage für die zukünftigen Beschlüsse und Empfehlungen herangezogen werden kann, da die Werte sowieso von der WHO aus dem Mai 2012 sind und diese Werte wurden von unabhängigen Wissenschaftlern aus mehreren Gründen kritisiert und die wichtigsten sind zu niedrige Schätzung der insgesamt freigesetzten radioaktiven Partikel, die Belastung der Bevölkerung innerhalb der 20-Kilometer-Zone während der Evakuierung wurde ignoriert, Menge und Auswahl der für die Berechnung der Strahlendosis verwendeten Nahrungsmittelproben waren unzureichend bzw. unausgewogen und handfeste Interessenkonflikte der Autoren des Berichtes. Und obendrein geht der Bericht nicht auf die Gesundheitsrisiken für Menschen außerhalb von Fukushima ein. Also er blendet komplett Rest-Japan aus. Und die fortgesetzte Freisetzung radioaktiver Strahlung wird ebenfalls nicht berücksichtigt, da ja nach wie vor große Mengen von Cäsium-137 und Jod-131 freigesetzt werden durch Auswaschung und dergleichen mehr. Ebenfalls vernachlässigt der Bericht die erhöhte Strahlenempfindlichkeit ungeborener Kinder. Was heißt, dass die WHO annimmt, dass Embryos während der Schwangerschaft genauso anfällig sind für Radioaktivität wie Kleinkinder, die schon geboren sind. Und deshalb versucht die IPPNW mit ihrem Bericht am 6. März etwas entgegenzusetzen. Und zur allgemeinen Unabhängigkeit der WHO hören wir jetzt einen kurzen Interview-Schnipsel mit dem Arzt Paulik von den IPPNW. Interessant ist im Grunde, dass die Weltgesundheitsorganisation inzwischen anerkennt ausdrücklich, also den wissenschaftlichen Stand akzeptiert nach vielen Jahren, dass es keine Schwellendosis gibt bei zu erwartenden Krebsfällen. Und die WHO rechnet nicht, aber sie publiziert Daten, an denen Zweifel bestehen, aber sie sagt im Grunde, es sind Krebserkrankungen zu erwarten. Nur werden sie nicht kalkuliert. Das ist im Grunde der springende Punkt. Die entscheidende Aussage, die zentrale Erkenntnis ist, dass in Japan mit vielen Krebserkrankungen gerechnet werden muss. Wenn wir über die WHO sprechen, dann müssen wir auch über ein Abkommen mit der Internationalen Atomenergiebehörde reden von 1959 zwischen der WHO und der IAEA. Dort wird die Bewertung von Atomenergie und auch von Unfällen der Internationalen Atomenergiebehörde überlassen, mehr oder weniger. Inwiefern kann die Weltgesundheitsorganisation denn überhaupt eigene Berichte, autonome Berichte schreiben? Es gibt dieses Agreement zwischen der Internationalen Atomenergieorganisation und der Weltgesundheitsorganisation, wonach die WHO eben, die Gesundheitsorganisation, über die gesundheitlichen Folgen solcher Atomkatastrophen nicht eigenständig berichten darf, sondern nur in Anführungszeichen nach Rücksprache mit Billigung der Atomenergieorganisation. Und dies zeigt sich auch in diesem aktuellen Bericht über die Folgen von Fukushima sehr deutlich. Es gibt eine sehr eindeutige wissenschaftliche Sachlage, beispielsweise, dass bestimmte Schäden auftreten, teratogene Schäden, also wie Säuglingssterblichkeit und so weiter, ist klar nachweisbar jetzt in Japan. In dem Bericht der WHO taucht sowas schlichtweg nicht auf. Das ist im Grunde wissenschaftlicher Unfug. So Henrik Paulitz in einem Interview vom 6. März, das Weltnetz TV geführt hat und das wir auch auf YouTube finden können. Am 6. März habe ich dann mit Winfried Eisenberg, Kinderarzt aus Herford und aktiv beim IPPNW, ein Interview gemacht. Leider ist die Aufnahme ziemlich übersteuert geworden. Das Interview beginnt damit, wie eigentlich der radioaktive Fallout über Japan und der Umgebung sich verteilt hat. Japan hatte in gewisser Weise ein bisschen Glück im großen Unglück, dass nämlich zu der Zeit der Katastrophe Westwinde vorherrschten. Das heißt, in den ersten Tagen nach dem 11. März 2011 wurden die radioaktiven Wolken, die aus den havarierten Reaktoren kamen, vorwiegend in Richtung Osten, also auf den Pazifik, getrieben. Aber nach wenigen Tagen, zum Beispiel am 15. März 2011, drehte der Wind und es gab Nord- und sogar Nordostwinde, die das ja nach wie vor aufsteigende radioaktive Material dann nach Süden trieben. Und der Großraum Tokio-Yokohama, wo 35 Millionen Menschen zusammengeballt leben, hatte wiederum einigermaßen Glück, dass nicht die volle Last dieser Wolke am 15. März über der Stadt abregnete, sondern weiter nach Süden trieb und dann wiederum über den Pazifik niederging. Aber es gab eine Reihe von Schauern, Regenschauern aus dieser Wolke, sodass innerhalb von Tokio manche Bezirke stark belastet sind. Ähnliche Winde auch in andere Richtungen der besiedelten japanischen Inseln gab es im Lauf der folgenden Wochen. Die radioaktiven Emissionen dauerten ja nicht nur ein paar Stunden oder Tage, sondern Wochen, sodass insgesamt ungefähr 20% dessen, was da frei geworden ist, auf bewohntem Land, also auf den japanischen Inseln, niederging und 80% der Gesamtemission in den Ozean gelangte. Was mit den 80% dessen, was in Fukushima ausgetreten ist, im Pazifischen Ozean passiert, wird überhaupt nicht beleuchtet. Hier einige Erläuterungen zu. Es gibt Messstationen im Norden von Hawaii und natürlich auch an der nordamerikanischen Westküste, sowohl in den zu den USA gehörenden Anteilen als auch in den kanadischen Teilen der Westküste. Es sind dort also noch gar nicht ins Wasser gelangte Anteile, die einfach mit dem Wind dorthin gelangten, gemessen worden. Erfreulicherweise nicht in einem solchen Ausmaß, dass dort auf Hawaii oder im nordamerikanischen Westen jetzt große Gefahren dadurch entstanden wären. Auf der anderen Seite, es gibt keinen Schwellenwert. Jede zusätzlich zur Normalstrahlung auftretende künstliche Strahlung ist gefährlich. Was die Verteilung der 80% Radioaktivität aus Fukushima im Ozean anbelangt, muss man sagen, dass diese Substanzen zwar stark verdünnt werden, aber die Kehrseite der Verdünnung ist die weite Verbreitung. Das Zeug verschwindet ja nicht einfach. Und es ist bekannt, dass in der Nahrungskette der Meerestiere die Fische zum Beispiel, die am Ende der Nahrungskette stehen, wie der Thunfisch, mit zunehmender zeitlicher Entfernung von dem Ereignis sogar mehr Cäsium anreichert. Wir nennen das die Bioakkumulation. Und das sind erschreckende Daten, die da im vergangenen Jahr bekannt geworden sind. Am radioaktivsten ist natürlich das Meer, also der Pazifische Ozean vor der japanischen Küste, was zur Folge hat, dass auch dort die Fische am meisten verstrahlt sind. In Japan werden pro Jahr 60 Kilogramm Fisch gegessen, in der BRD im Vergleich dazu nur 15 Kilogramm. Also der Fisch hat eine große Bedeutung als Nahrungsquelle in Japan und darum ist zu befürchten, dass es eben zu einer inneren Verstrahlung von Menschen kommt. Aber jetzt erstmal dazu, wie die Annahmen sind, dass sich das radioaktive Wasser im Pazifischen Ozean verteilt. Man rechnet damit, inzwischen ist das auch geschehen, dass West-Ost-Strömungen im Pazifik radioaktive Substanzen, jetzt unabhängig davon, ob sie von Fischen schon aufgenommen wurden, nach Osten getrieben haben. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und an der nordamerikanischen Westküste richten sich diese Meeresströmungen dann vorwiegend nach Norden, sodass diese radioaktive Belastung in diesen Meeresströmungen an der nordamerikanischen, also auch kanadischen Westküste, an Alaska vorbei, nach Norden strömen. Und dort sind wichtige Fischfanggebiete, auch für die USA. Da gibt es allerdings bisher wenig Einzelheiten über die Belastung der dort gefangenen Fische. Im gleich folgenden Teil des Interviews mit Winfried Eisenberg vom IPPNW geht es um die 20% Fallout, die über Japan niedergegangen sind bei der Atomkatastrophe in Fukushima. Wenn wir uns nun Japan und den 20% Fallout, der über den japanischen Inseln niedergegangen ist, zuwenden. Es wird immer wieder so getan, als sei nur der Nordosten, also die Präfektur Fukushima und die angrenzenden Regionen, von Radioaktivität, von dem sogenannten Fallout betroffen gewesen. Das ist aber nicht so. Phasenweise Winde auch in andere Richtungen gegeben, sodass mehr oder weniger doch in ganz Japan Radioaktivität niedergegangen ist. Wir meinen deshalb, dass zum Beispiel die Schilddrüsenuntersuchungen bei Kindern, die jetzt in der Präfektur Fukushima durchgeführt worden sind, eigentlich in ganz Japan notwendig wären. Und die Ergebnisse in der Präfektur Fukushima wurden Ende April veröffentlicht, also Ende April 2012 natürlich, und demzufolge hatten 35% der untersuchten Kinder Schilddrüsenzysten und bei 1% sind Schilddrüsenknoten gefunden worden. Was also heißt, dass 13.340 Kinder in der Präfektur Fukushima Schilddrüsenzysten haben und 381 Kinder Schilddrüsenknoten. Und bei Kindern sind Schilddrüsenknoten eben direkt als Vorstufen von Krebs zu sehen. Welche weiteren Zahlen sind denn jetzt schon sicher oder wo ist jetzt schon nachvollziehbar, dass es deutliche Veränderungen gibt? Die nicht geborenen Kinder, gemessen an der statistischen Erwartung, die kann man ja jetzt schon sehr genau definieren. Also 9 Monate nach Fukushima Das heißt, im Dezember 2011 wurden in Japan ungefähr 4.500 Kinder nicht geboren, die man statistisch eigentlich erwartet hätte. Das ist eine eindeutige Zahl. Da ist keine Spekulation dabei. Während die Berechnungen über die zu erwartenden Krebszahlen sowohl im Nordosten Japans als auch in ganz Japan nicht eine solche Sicherheit haben, dass man sagen kann, so wird es kommen, so muss es kommen. Aber es ist leider davon auszugehen, dass Zehntausende an Krebs erkranken werden durch Fukushima, wobei die Inkubationszeit der unterschiedlichen Krebsarten variiert. So tritt bei Kindern Schilddrüsenkrebs ab 2 bis zu 10 Jahren auf. Ebenso schnell tritt auch Brustkrebs bei Frauen auf. Andere Krebssorten hingegen haben eine Inkubationszeit von 20 Jahren. Also nach 20 Jahren radioaktiver Bestrahlung treten sie dann auf. So Winfried Eisenberg vom IPPNW. Man muss addieren die Risiken durch die äußere Bestrahlung, die man als sogenannte Ortsdosisleistung an den verschiedenen Orten messen kann, und die innere Bestrahlung durch Aufnahme von Nahrungsmitteln, in denen radioaktive Substanzen enthalten sind. Diese Abschätzungen, die wir in unserem IPPNW-Report jetzt veröffentlicht haben, belaufen sich auf ungefähr 40.000 zu erwartende Krebserkrankungen aufgrund der äußeren Bestrahlung und auf etwa 30.000 durch die innere Bestrahlung. Das muss man also addieren. Irgendwo 70 bis 80, vielleicht sehr viel mehr, vielleicht weniger. Das sind halt viele Unwägbarkeiten dabei. Die 70 bis 80.000, die durch Fukushima wahrscheinlich an Krebs erkranken, sind höhere Zahlen als verursacht durch Tschernobyl. Aber einfach dadurch, dass Japan deutlich dichter besiedelt ist als eben der Norden der Ukraine und der Süden Weißrusslands. Diese Abschätzungen beziehen sich auf die Allgemeinbevölkerung, sowohl in den hauptbetroffenen Gebieten als auch in ganz Japan, während die Menschen, die in den explodierten Reaktoren tätig waren, also die, ja, sagen wir, Aufräumarbeiter, das waren sehr viel weniger offenbar als damals in Tschernobyl. Da muss man ja von 800.000 Liquidatoren ausgehen. Zu Fukushima gibt es offizielle japanische Zahlen, ob die stimmen, wissen wir nicht, dass ungefähr 18.000 bis 20.000 Menschen dort eingesetzt wurden, um akut innerhalb dieser Werke Aufräumarbeit zu leisten. Und die sind natürlich sehr viel mehr gefährdet. Die sind in diesen allgemeinen Berechnungen nicht drin. Am Ende des Interviews fragte ich noch, ob da ja jetzt Tschernobyl als Sonderfall dargestellt wird und Fukushima genauso als Sonderfall, wo eben ein Erdbeben mit einem Tsunami zusammengetroffen sei und dadurch es eben zum GAU gekommen ist oder sei, da ja der Tsunami höchstwahrscheinlich gar nicht beteiligt war an dem Zustandekommen des GAUs, sondern es schlicht und ergreifend an den nicht eingehaltenen Sicherheitsvorkehrungen und dem Erdbeben lag. Dass also dadurch, dass es so dargestellt wird, als ob Fukushima auch ein Sonderfall gewesen wäre, dass also ansonsten die Atomenergie ja sicher wäre oder sicher betreibbar wäre, und verwies dabei darauf, dass bei jedem Wechsel von Brennstäben eines AKWs ja Radioaktivität frei wird. Und da wurde mir geantwortet von Winfried Eisenberg, dass nicht nur beim Wechseln der Brennstäbe, wobei jeweils beim Wechseln der Brennstäbe nur ein Drittel der Brennstäbe gewechselt wird und gar nicht alle, über Wochen die atomare Hülle des Reaktors geöffnet werden muss und dabei sämtliche radioaktiven Stoffe von Tritium über Cäsium etc. austreten, sondern dass auch bei dem Normalbetrieb, also nicht nur wenn die Brennstäbe gewechselt werden, Radioaktivität freigesetzt wird und sich an den veränderten Geburtsraten in der Umgebung von Atomkraftwerken, also dass deutlich weniger Mädchen geboren werden, an dieser Studie schon gezeigt hat, dass eben die Atomenergie auch im Normalbetrieb lebensgefährlich ist und krebserzeugend ist und es dafür so schreckliche Unfälle wie in Fukushima oder in Tschernobyl gar nicht nötig hat. Allerdings bei solchen schrecklichen Unfällen nochmal klar wird, wie wenig wir die Atomenergie beherrschen können und dass von daher Umstieg zu den erneuerbaren Energien notwendig ist, um eben ein lebenswertes Leben zu sichern. Nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit der Pressekonferenz des IPPNW am 6. März in Berlin befasst haben, wollen wir jetzt mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik uns mit den Kontaminationsarbeiten in Fukushima beschäftigen. Mit dem Artikel Fukushima, eine anhaltende humanitäre Krise. Das Internationale Rote Kreuz und der Rote Halbmond legen in ihrem gemeinsamen Weltkatastrophenbericht von 2012 den Fokus auf Migration und Zwangsumsiedlung als unmittelbare Folge von industriellen Großprojekten und Industrieunfällen. Der Reaktorunfall vom 11. März 2011 in Fukushima wird darin als eine andauernde humanitäre Krise eingestuft. Kritisiert wird auch der schlecht organisierte, oft chaotische Umgang mit der betroffenen Bevölkerung in der Anfangsphase der Nuklearkatastrophe. Der Bericht kommt der japanischen Regierung äußerst ungelegen. Gefährdet er doch das Ziel, den gesamten Umfang des atomaren Gaues zu verharmlosen und möglichst rasch der Welt wieder das saubere Image von Atomkraft präsentieren zu können? Katsunobu Sakurai, der Bürgermeister von Minamisoma, betonte Anfang November 2012 vor der internationalen Presse, dass Japan sich gegenwärtig rasant in die falsche Richtung entwickelt, zurück in die Zeit vor dem Reaktorunfall. Sakurai hatte durch seine deutliche Regierungs- und Atomkritik in einem YouTube-Video wenige Tage nach der Katastrophe enorme Popularität erlangt. Das Time Magazine hat ihn 2011 zu einem der 100 einflussreichsten Personen des Jahres gekürt. Am 7. November 2012 musste die Hauptleitstelle für Nuklearkatastrophen der japanischen Regierung zugeben, dass die von ihr installierten 545 Messstationen in der Präfektur Fukushima und die 130 in den Nachbarpräfekturen Miyagi und Yamagata um 10% niedrigere Werte anzeigen, als die tatsächlich in der Umgebungsluft vorhandene Strahlung ausmacht. Die Messstationen an wichtigen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und touristischen Hotspots sollen der Bevölkerung Sicherheit durch öffentlich sichtbare Kontrolle suggerieren. Die abgelesenen Messwerte können seit April auch auf der Website des japanischen Ministeriums für Erziehung, Kultur, Sportwissenschaft und Technologie, MEXT, abgefragt werden. Kontrollen durch Anwohnerinnen und lokale Behörden zeigten aber sehr auffällige Abweichungen der Messergebnisse. Yiyi Press meldete dazu, dass die gesamte Konstruktion der Messstation einen optimalen Abschirmeffekt aufweise. So sind die Bleiakkus zur Stromversorgung rings um den Sensor angebracht. Außerdem wurden die Böden und die Betonkonstruktionen im Umfeld der Stationen komplett ausgetauscht und damit das radioaktive Cäsium-134, Halbwertszeit 2 Jahre, deutlich reduziert. Laut Professor Hayakawa von der Universität Gunma ist es sogar möglich, eine bis zu 30% verringerte Strahlung vorzutäuschen. Dem ursprünglich beauftragten Hersteller Alpha Tsuchin wurde im November letzten Jahres gekündigt, da seine Messstationen im MEXT zu hohe Werte auswarfen. Die sich jetzt im Einsatz befindenden Messstationen wurden von Fuji Electric geliefert. Fuji Electric ist einer der vier Haupterstatter der Elektronik-Schwerindustrie und kommt seinen Auftraggebern gern bei der Optimierung der Produktgestaltung entgegen. Das MEX zeigte sich von der abschirmenden Wirkung der Bleiakkus auf radioaktive Strahlung überrascht. Die Umrüstung der fehlerhaften Messstationen kostet die japanische Regierung umgerechnet 1,4 Millionen Euro. Generell wird von der Regierungsseite jede Art der Berichterstattung über Strahlung in Nahrungsmitteln als Panikmache und diskriminierend gegenüber der betroffenen Region betrachtet. So ist zwar für die direkten Nachbarstaaten China, Hongkong, Macau, Taiwan, Südkorea, Singapur und Brunei der Import von Agrarprodukten aus der Präfektur Fukushima und den Nachbarpräfekturen untersagt. Die örtliche Handelskammer hat aber schnell neue Märkte für seine mit durchschnittlich bis zu 18 Becquerel je Kilogramm radioaktivem Cäsium belasteten Pfirsiche oder Äpfel in Südostasien erschlossen, zum Beispiel Thailand. Ebenso erlauben Indonesien, Malaysia und die Philippinen den Import von durch zertifizierte Prüfstellen begutachtetem und freigegebenem Obst. In welchem Umfang die Ware tatsächlich auf Kontamination getestet wird, liegt im Ermessen der Labore. In der Regel werden aber nur Stichproben von 1 bis 2 Früchten je Hersteller untersucht. Als Werbeträger für die Verträglichkeit dieser Agrarprodukte dient regelmäßig der kaiserliche Hof, der diese Geschenke öffentlich überreicht bekommt. Im letzten Jahr hatte die Ausgabe von kontaminiertem Rindfleisch in Schulküchen bei den Eltern der betroffenen Schulkinder für berechtigte Zweifel an den kontrollierenden Institutionen gesorgt. Das über dem zulässigen Grenzwert von 500 Becquerel je Kilogramm belastete Rindfleisch war an 278 Schulen und 18 Kindergärten in 20 Städten in Japan verteilt worden. An 2 Schulen konnte noch in verbleibenden Resten radioaktives Cäsium mit 649 bis 1293 Becquerel je Kilogramm nachgewiesen werden. Die Entschuldigung der Behörden beschränkte sich auf den Hinweis, die verzehrten Mengen seien zu gering, um die Gesundheit der Kinder zu gefährden. Landesweit geben Schulen nach wie vor Obstsäfte aus strahlenbelasteten Anbaugebieten an die Schülerinnen aus. Als Grund hierfür werden langfristige Abnahmeverträge angegeben, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht gebrochen werden könnten. In einigen Schulen des Landes wird es den Eltern sogar verboten, den Kindern selbstgekochtes Mittagessen mitzugeben, wenn dieses nicht identisch mit dem Speiseplan der jeweiligen Schulen ist. Die Jugend soll früh von der Ungefährlichkeit schwach kontaminierter Nahrungsmittel überzeugt werden. Eine Industrienation wie Japan wäre zweifelsohne wirtschaftlich in der Lage, seinen Kindern unbelastete Lebensmittel auszugeben. Dies würde aber die Bevölkerung in ihrer Ablehnung gegenüber der japanischen Atompolitik und der Furcht vor kontaminierter Nahrung bestärken. Die Verharmlosung der Kontaminierung durch offizielle Stellen lässt sich am gezielten Einsatz von Kindern und Jugendlichen in hochverstrahlten Gebieten in Fukushima nachweisen. So hat Fukushima Stadt schon letztes Jahr einen im TV übertragenen Ekidenlauf abgehalten. Die jüngste Teilnehmerin war 13 Jahre alt. Die Teams kamen zu diesem Anlass aus dem ganzen Land, um allgemein Normalität vorzutäuschen. Andere Aktivitäten zeigen eine ähnlich fatale Auffassung vom Kindeswohl. Kindergartenkinder, die verstrahlte Postkästen reinigen, Schulkinder, die selbst angebauten Reis in einem Stadtpark ernten, die reichliche Beigabe von Pilzen im Schulessen. Anfang Dezember wurde zu einer Reinigungsaktion in Onami, einem sehr hoch kontaminierten Bezirk von Fukushima Stadt, aufgerufen. Ein Plakat im Manga-Stil wirbt dafür mit einem Jugendlichen mit strähnig blond gefärbten Haaren. Der Bezirk wurde schon letztes Jahr dekontaminiert, dennoch sind die Strahlungswerte wieder auf dem Niveau von vor einem Jahr. Gesucht wurden nun 1000 freiwillige Helferinnen. Im Kleingedruckten des Aufrufs wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Veranstalter Schutzkleidung zur Verfügung stellt. Da allerdings das Anlegen der weißen Anzüge bei den BewohnerInnen des Stadtteils Panik auslösen könnte, rät er dringend davon ab. Zugleich weist er darauf hin, dass alle, die auf den Schutzanzug verzichten, für Verletzungen oder Folgeschäden durch Strahlung selbst aufzukommen haben. Anfang November 2012 wurden neue Testergebnisse für die staatliche Schilddrüsen-Ultraschall-Reihenuntersuchung der Schulkinder in der Präfektur Fukushima veröffentlicht. Bei bisher knapp 100.000 ausgewerteten Daten konnten bei 40% der Kinder und Jugendlichen Zysten bis zu 20 mm Umfang festgestellt werden. Bei 491 Untersuchungen eine medizinisch signifikante Knotenbildung von 5 mm und mehr. Diese Zahlen sind laut Dr. Helen Keldikat seit der letzten Untersuchung signifikant angestiegen. Außerdem berichtet sie von 2 amtlich noch nicht bestätigten Krebsfällen bei einem Mädchen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren und einem 12-jährigen Jungen. Zeitgleich hat das Team um Dr. Lydia Zablotska seine erweiterte Langzeitstudie zu Krebsfällen bei an den Aufräumarbeiten in Tschernobyl beteiligten Arbeitern veröffentlicht. Von der Fachwelt so nicht erwartet, zeigt diese einen Anstieg an chronischer lymphatischer Leukämie bei einer auch als gering eingestuften Strahlendosis auf. Schäden durch radioaktive Strahlung treten schon bei nur gering erhöhten Normalwerten auf. Dies müsste zu einer Neuklassifizierung von Höchstwerten bei Nahrungsmitteln führen. Die jetzigen international zulässigen Grenzwerte sind zu willkürlich gesetzt und entbehren wissenschaftlicher Grundlagen. Nicht nur für Japan muss Fukushima ein Wendepunkt in der Atompolitik sein. Wie Bürgermeister Sakurai in seiner Rede die Welt aufgefordert hat, dürfen PolitikerInnen weltweit die Augen nicht länger vor der Realität der Tragödie von Fukushima verschließen. Nur die Auflösung des engen Beziehungs- und Abhängigkeitsgeflechts zwischen Presse, Massenmedien, Energiewirtschaft und der von der Atomlobby finanzierten Politik kann eine energiepolitische Trendwende einleiten. Die Folgen einer Fortsetzung der jetzigen Atompolitik werden vor allem die Kinder Japans zu tragen haben. Und jetzt verlassen wir Japan und befassen uns nach der nächsten Musik mit den Atomausstiegen in der BRD. Abschließend wollen wir noch den Atomausstieg oder die Atomausstiege betrachten mit einem Artikel aus dem Rundbrief Winter 2012-2013 von Ausgestrahlt. Und Ausgestrahlt ist eine bundesweite Anti-Atom-Organisation, ist auch im Internet zu finden unter ausgestrahlt.de. Und die haben zumeist so einen Mobilisierungsteil in ihren Rundbrief, diesmal zum Aktionstag am 11. März oder zum 11. März, also der allerdings natürlich am 9.3. war, weil da der Samstag war, unter dem Motto dem Atomausstieg Beine machen. Und die haben auch einen Artikel, das große Déjà-vu. Alle reden vom Atomausstieg, als ob die Sache längst gegessen sei. Ein fataler Irrtum, dem viele schon einmal erlegen sind. Ein Blick zurück in die Zukunft. Atomausstieg 1. Wer? Rot-grüne Bundesregierung. Kanzler Schröder, SPD, Umweltminister Trittin, Grüne, Wirtschaftsminister Werner Müller, RWE, Faeber, E.ON. Zusammen mit den AKW-Betreibern. Was? Atomkonsensvertrag. Ausgehandelt im Juni 2000. Unterzeichnet ein Jahr später. Rechtlich umgesetzt Ende 2001 im rot-grünen Atomgesetz. Offizielles Verhandlungsergebnis? Begrenzung der AKW-Laufzeit auf 32 Jahre, Ende der Wiederaufarbeitung, Neustart bei der Endlagersuche. Das Versprechen? Spätestens 2018 geht das letzte AKW vom Netz. Tatsächlich beschlossen? Ungestörter Betrieb aller 19 AKW, bis diese die ihnen zugestandenen extrem üppig bemessenen Strommengen produziert haben. Verzicht auf schärfere Sicherheitsauflagen? Verzicht auf weitere finanzielle Belastung der AKW-Betreiber, Bau von Zwischenlagern an allen AKW-Standorten, Stopp lediglich der Transporte in die Wiederaufarbeitung ab Mitte 2002, Unterbrechung der Bauarbeiten in Gorleben für bis zu 10 Jahre. O-Ton Kanzler. Vernünftige Lösung. Ein weiteres zentrales Reformprojekt abgeschlossen. O-Ton Umweltminister. Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine bestimmte Form der Energieerzeugung mit Zustimmung der Branche, die damit Geld verdient, beendet. Atomindustrie? Bittet die Opposition, dem Atomkonsens zuzustimmen. Dieser sei attraktiv, weil er die Anti-Atom-Proteste reduziere. O-Ton, ein fairer Kompromiss. Man habe nun viele Jahre Zeit, die Stärken dieser Energieerzeugungsart erneut unter Beweis zu stellen. Wirtschaftsminister? Kündigt Gespräche über Stromimporte an. Opposition stimmt geschlossen gegen den Atomkonsens. CDU, CSU und FDP wollen den Atomausstieg rückgängig machen. Die PDS einen schnelleren Ausstieg. Erste Abschaltkandidaten. AKW Obrigheim, 31.12.2002. AKW Stade, unwirtschaftlich. AKW Biblis A, Trittin attestiert dem Meiler nach einem Gerichtserfolg 2002 noch eine Restlaufzeit von 5 Jahren. RWE soll statt der von der CDU-Landesregierung angeordneten 55 nur noch 20 Nachrüstungsanforderungen umsetzen. AKW Neckar-Westheim, November 2008, Prognose. Anti-Atom-Bewegung? Viele wehen sich am Ziel, zumindest in einigen Jahren. Anti-Atom-Proteste flauen merklich ab. Atomrealität 1, erster Abschaltkandidat. AKW Obrigheim. Als das schriftlich vereinbarte Aus näher rückt, setzt Bundeskanzler Schröder eine jahrelange Extra-Laufzeitverlängerung für den Uraltmeiler durch. Angeblich ein geheimes Ehrenwort, das er dem ENBW-Chef schon während der Konsensverhandlungen gegeben hatte. Erst im Mai 2005 geht der Reaktor schließlich vom Netz. AKW Stade geht im November 2003 vom Netz, weil es unrentabel ist. Trittin feiert Abschaltparty und spricht von Symbol für das Ende des Atomzeitalters. AKW Biblis, lange Reparaturpausen und Streckbetrieb mit reduzierter Leistung verhindern die Abschaltung, bis die schwarz-gelbe Bundesregierung 2010 allen AKW zusätzliche Stromproduktionsmengen zugesteht. Laufzeitverlängerung. Die 20 geforderten Nachrüstungen werden nie umgesetzt. AKW Neckar-Westheim. Streckbetrieb mit reduzierter Leistung rettet den Uraltmeiler bis zur Laufzeitverlängerung im Jahr 2010. Sicherheit? Selbst gravierende Unfälle wie die Wasserstoffexplosion im AKW Brunsbüttel Ende 2001 führen nicht zu einem Entzug der Betriebsgenehmigung. Auch den marodesten Meilern hat die Regierung schließlich ungestörten Betrieb zugesichert. Die Terroranschläge des 11. September 2001 geben juristisch beste Handhabe, AKW stillzulegen. Denn Flugzeugabstürze können nun nicht mehr dem Restrisiko zugeordnet werden. Dennoch bleiben alle AKW in Betrieb. Die Regierung hat schließlich unterschrieben, keine schärferen Sicherheitsanforderungen einzuführen. Endlagersuche? AK End einigt sich auf Kriterien zur Endlagersuche, die aber nie gesetzt werden. Ab 2011 wird der Salzstock in Gorleben wieder weiter zum Endlager ausgebaut. Atomindustrie? Versucht zunächst, Ausnahmegenehmigungen zu bekommen, um auch die ältesten Meiler am Netz zu halten. 2008 startet sie eine groß angelegte PR-Kampagne für eine generelle Laufzeitverlängerung. Atomausstieg? CDU, CSU und FDP beschließen 2010 trotz massiver Proteste eine Laufzeitverlängerung von rechnerisch 8 bis 14 Jahren für alle AKW. Offiziell tasten sie den Atomkonsens dabei gar nicht an. Sprachlich gilt Atomkraft als Brückentechnologie. Formal genügt es im Anhang des Atomgesetzes, den Reaktoren zusätzliche Stromproduktionsmengen zuzugestehen. Nur die beiden bereits abgeschalteten AKW Stade und Obrigheim bleiben außen vor und damit aus. Anti-Atom-Bewegung? Wacht auf, als Laufzeitverlängerungen drohen, kann diese aber nicht mehr verhindern. Atomausstieg, die zweite. Wer? Schwarz-gelbe Bundesregierung, Kanzlerin Merkel, CDU, Umweltminister Röttgen, CDU, Wirtschaftsminister Rösler, FDP. Was? 180-Grad-Wende derselben Bundesregierung, die erst kurz zuvor eine Laufzeitverlängerung für alle AKW beschlossen hatte, nach Fukushima, untermauert durch eine Ethikkommission, rechtlich umgesetzt im Juli 2011 mit schwarz-gelb-rot-grünem Atomgesetz. Das Versprechen? Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Außerdem angekündigt? Neustart bei der Endlagersuche. Tatsächlich beschlossen? 8 AKW verlieren ihre Betriebsgenehmigungen am 6. August 2011. Bis 2021 sollen nur 3 weitere AKW vom Netz, die verbliebenen 6 danach binnen 12 Monate folgen. Bauarbeiten in Gorleben gehen weiter. O-Ton-Kanzlerin? Der Atomausstieg ist beschlossen und unumkehrbar. O-Ton-Umweltminister? Ich sehe unter keiner denkbaren politischen Konstellation die Chance auf eine Renaissance der Kernkraft in Deutschland. O-Ton-Grüne? Die Anti-AKW-Bewegung ist am Ziel. NRW-Umweltminister Remmel. O-Ton-Atomindustrie? Wer weiß, was in ein paar Jahren ist? RWE-Chef Grossmann. O-Ton-Industrie? Wir müssen in regelmäßigen Abständen bewerten, wie viel wir von dem, was wir uns vorgenommen haben, geschafft haben. Und können wir so weitermachen oder müssen wir nachsteuern? BDI-Chef Keitel. Opposition? SPD stimmt mit Schwarz-Gelb. Grüne fordern Ausstieg bis 2017 und stimmen für AKW-Betrieb 2022. Linkspartei will einen schnelleren Ausstieg und stimmt gegen Schwarz-Gelb-Rot-Grünes Atomgesetz. Abschaltkandidaten? Grafen Rheinfeld, 31.12.2015, AKW Grund Remmingen B, 31.12.2017, AKW Philipsburg 2, 31.12.2019. Anti-Atom-Bewegung? Viele wähnen sich am Ziel, zumindest in einigen Jahren. Das war der linke Medienspiegel im März zum Thema Fukushima. Wenn ihr euch mehr informieren wollt, so könntet ihr zum Beispiel auf die Seite ausgestrahlt.de schauen oder im Internet auf die Homepage Kontratom. Das ist ein Infoportal gegen Atomenergie bzw. für den Ausstieg. Oder eben auf die Seite des IPPNW, direkt ippnw.de. Ja, und dann gibt es ja noch diverse weitere Organisationen, wo ihr jede Menge zu Fukushima findet. Durch das Interview dürftet ihr gemerkt haben, was unsere Empfehlung so ist. Ja, und zu der Sendung findet ihr mehr unter medienspiegel.blogsport.de. Ja, und die nächste Sendung gibt es dann am zweiten Donnerstag im April. Tschö, und die Wiederholung dann am zweiten Freitag im April, also Donnerstag um 19 Uhr und freitags eben um 10. Tschö. Thank you.